Das ist auf jeden Fall auch ein Grund und ein sehr wichtiger Grund. Es gab zum Beispiel gestern Nachmittag die Meldung, dass es einen Angriff auf Makeyevka gegeben hat. Das ist ein Ort, in dem auch ein Metallverarbeitungsbetrieb von Renat Achmetow steht, also dem reichsten Mann der Ukraine. Es hat dort Verletzte gegeben und das Gas- und Stromnetz des ganzen Betriebes, aber auch des Ortes ist zerstört worden. Oder eine andere Meldung vom Tag zuvor ist, das gemeinsame Kontrollzentrum in Adeevka wurde von Geschützen getroffen. Dort werden in diesem Kontrollzentrum die Kampfhandlungen beider Seiten, also der ukrainischen und der separatistischen Streitkräfte, verfolgt und registriert. Also es gibt jeden Tag irgendwelche Schadensmeldungen. Und natürlich hat das unbedingt damit zu tun, dass der Krieg eben auch nicht nur Menschenleben vernichtet und, Sie haben es gesagt, Flüchtlinge aus dem Land und aus dem Gebiet treibt, sondern dass natürlich auch die Infrastruktur nachhaltig zerstört wird. Es ist jetzt zu verzeichnen, dass nicht mehr gearbeitet werden kann in dieser Gegend. Das ist eine Schwerindustriegegend, diese Ostukraine. Es stehen aber auch fast alle Gruben still, denn man kann natürlich nicht Kohle fördern, wenn eben zum Beispiel die Gas-, Strom- und Wasserversorgung in den Bergwerken nicht gewährleistet ist. Und das wiederum hat zur Folge, wenn man keine eigene Kohle produziert, dann muss man die Energieträger irgendwie importieren. Und das wiederum plündert den Staatshaushalt natürlich. Es ist ein Kreislauf, der sehr verhängnisvoll ist. Auf der einen Seite wird nichts produziert, das heißt nichts exportiert. Und wenn noch nicht mal die eigene Versorgung sichergestellt wird, dann muss auch noch importiert werden. Und das Ganze lässt also die Staatskasse so schnell leer werden, wie man gar nicht schauen kann. Wir haben ja auch in den letzten Tagen davon gehört, dass man aus dem ukrainischen Finanzministerium unterwegs ist, um mit Gläubigern zu reden. Wir hören von einer enormen Staatsverschuldung. Kann man also sagen, dass die Wirtschaftskrise und die Finanzkrise quasi Hand in Hand gehen in der Ukraine? Das muss man unbedingt so sagen. Und es gibt Zahlen, die wirklich auch Fachleute erstaunen. Zum Beispiel Aussagen über die Wirtschaftskraft der Ukraine im Moment. Die ist noch nicht mal halb so groß wie die in Weißrussland. Also gemessen wird sowas ja zum Beispiel am Bruttosozialprodukt pro Kopf. Und da heißt es, dass in der Ukraine das Bruttosozialprodukt pro Kopf 3.000 US-Dollar beträgt. In Weißrussland sind es 8.000, in Russland sind es 13.000. Das heißt also, man sieht, wie schwach die einzig wirtschaftlich starke Ukraine jetzt steht. Es ist tatsächlich so, dass dieses Land eine Staatspleite befürchtet. Die Finanzministerin Natalia Jaresko ist jetzt in San Francisco. Dort führt sie Verhandlungen seit gestern Nachmittag mit privaten Gläubigern. Das ist vor allem die Investmentfirma Templeton. Und Jaresko hat gesagt, und das ist eher also eine Meldung in Richtung Inland und Richtung Regierung, sie möchte einen Schuldenschnitt erreichen, denn sie warnt vor der Staatspleite. Diese Staatspleite, die ist jetzt aber nicht wirklich absehbar, denn es ist so, dass der Internationale Währungsfonds doch angekündigt hat, weiter Geld zu geben.